ein deutsches Märchen. Der Zauber des Riesen. Es war einmal ein armes Mädchen namens Isabel, das früher Kühe für ihren Herrn trieb. Isabel hatte keine Freunde oder Familie. Aber sie war geschickt in ihrer Arbeit und sie war sehr, sehr neugierig auf die Dinge. Plötzlich hörte sie einen Menschen laut stöhnen. Was war denn das? Sie ging langsam und zögernd in Richtung des Klangs. Oh nein! Ein Löwe! Isabel bekam Angst, da sie noch nie einem Löwen so nah war. Aber bald erkannte sie, dass das Bein des Löwen zwischen den Wurzeln des Baumes feststeckte. Sie hatte Mitleid mit ihm. Und so bewegte sie sich langsam und ein wenig verängstigt vorwärts. Sie ging näher an ihn heran. Langsam und stetig bewegte sie die Wurzeln auseinander und befreite den Löwen. Der befreite Löwe brüllte laut los. Isabel hatte große Angst. Bitte tu mir nicht weh! Der Löwe blickte auf seine Pfote und ging auf Isabel zu und leckte ihre Hand mit seiner langen, rauen Zunge. Isabella blieb für einen Moment stillstehen und sammelte dann genug Mut. Sie legte ihre Hand auf den Kopf des Löwen und streichelte ihn. Der Löwe blieb stillstehen. Ein plötzliches Gefühl der Freude erfüllte ihr Herz und sie lächelte freudig. Aber plötzlich wandte sich der Löwe dem Himmel zu. Die Sonne ging unter. Er sah Isabel an, drehte sich um und rannte dann weg. Hey, warte! Wo willst du hin? Isabel war überrascht, als sie ihren neu gefundenen Freund weglaufen sah und beschloss, ihm nachzulaufen. Hey, komm zurück! Als sie hinter ihm herlief, kam sie zu einem Wald und bald war der Löwe nirgendwo zu sehen. Der Wald war dicht und voller Bäume, die große grüne Blätter hatten. Wo ist er bloß hin? Sie ging weiter und rief nach dem Löwen. Freund? Löwenfreund? Wo bist du denn? Aber der Löwe war nirgendwo zu sehen. Plötzlich sah sie einen hübschen jungen Mann den Weg hinunterkommen und hinter einem großen Felsen verschwinden. Wer ist das denn? Isabel rannte und schaute hinter den Felsen, aber es war niemand da. Wie kann das sein? Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Sie dachte nach und beschloss dann, den Felsen zu bewegen. Aber wie bewege ich die Steine zur Seite? Während sie nachdachte, lehnte sie sich an einen nahegelegenen Baum. Plötzlich wurden die Felsen zur Seite geschoben. Sie sah, dass es einen Weg gab, den sie betreten konnte. Das scheint eine Art magischer Ort zu sein. Neugierig trat sie ein. Und als sie auf der anderen Seite herauskam, sah sie ein so schönes Haus, dass sie verblüffte. Wow, was für ein schönes Haus. Ich frage mich, wer da wohnt. Sie betrat das Haus. Im Inneren war das Haus noch schöner als von außen. Dekorierte Wände, weiche, helle Vorhänge und die perfektesten Kerzenhalter, die sie je gesehen hatte. Ah, das ist ja traumhaft! Plötzlich rief jemand von hinten. Hallo? Sie drehte sich um und war überrascht, den gleichen hübschen jungen Mann zu sehen, den sie im Wald gesehen hatte. Oh, hi! Sorry, ich habe nur nach meinem Freund gesucht. Könnten Sie mir helfen, Herr? Ich heiße Eugen. Du kennst mich, wir haben uns schon einmal getroffen. Ich glaube nicht. Ich bin derselbe Löwe, den du befreit hast. Warte, was? Du? Löwe? Ich weiß, was du denkst. Es ist eine lange Geschichte. Ich war einst ein Prinz eines großen Königreichs und das Volk des Königreichs liebte mich. Bravo! Ja! Ja! Bravo! Yeah! Yeah! Eines Tages, als ich durch den Wald galoppierte, begegnete ich einem schlafenden Riesen. Das laute Wiehern meines Pferdes störte den schlafenden Riesen und er war wütend. Wie kannst du es wagen, meinen Schlaf zu stören? Ich werde dieses Pferd verschlingen. Davor musst du mit mir kämpfen. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Du willst gegen mich kämpfen? Ich weiß, dass ich kein Feigling bin. Ich weiß, dass ich nicht aufgeben werde, bis der Kampf vorbei ist. Wenn du meinem Pferd schaden willst, musst du mich besiegen. Wow! Weißt du was? Ich bin noch nicht ausgeschlafen. Ich schlafe lieber wieder ein, als gegen dich zu kämpfen. Da du mich aber herausgefordert hast, werde ich dir eine Lektion erteilen. Ah, was hat er getan? Nun, er hat mich verzaubert. Seitdem nehme ich bis zum Sonnenuntergang die Form eines Löwen an und kehre abends zu meiner menschlichen Gestalt zurück. Ich war lange nicht mehr zu Hause oder habe meine Eltern gesehen, weil ich befürchte, dass sie am Boden zerstört sein würden, wenn sie mich so sehen. Es tut mir so leid, Eugen. Gibt es keine Möglichkeit, diesen Zauber zu brechen? Doch der einzige Weg ist, eine Haarlocke vom Kopf einer Frau zu bekommen und einen Umhang daraus zu stricken und ihn dem Riesen zu geben. Nun, ich werde von Stadt zu Stadt gehen und an die Türen der Könige und Königinnen klopfen und versuchen, eine Haarlocke vom Kopf jeder Königin zu bekommen. Warum willst du für mich die ganze Mühe machen? Weil du der einzige Freund bist, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Und ich habe gehört, dass sich Freunde gegenseitig helfen. Danke, Mein Name ist Isabel. Danke, Isabel. Bedank dich noch nicht. Und sogleich machte sie sich auf den Weg. Sie stand auf dem Markt und schrie, um einen Job als Dienerin zu bekommen. Wer will mich als Dienstmädchen einstellen? Hast du gehört? Da schreit einer. Hat mich nicht zu fassen. Sie ist zu hübsch, um ein Dienstmädchen zu sein. Sie ist sehr sauber und ordentlich. Inmitten der Menge dieser Bürger stand die Zofe der Tochter des Königs, die Isabel gehört hatte. Willst du im Palast des Königs arbeiten? Es gibt eine freie Stelle für eine Küchenmagd. Isabel erkannte, dass das die einzige Gelegenheit war, in einem Palast zu arbeiten, und daher stimmte sie sofort zu. Ich werde jede Arbeit erledigen. Na dann, komm mit mir. Die Zofe frisierte Isabels Haare neu und ließ sie sehr ordentlich und elegant aussehen. Und alle bewunderten und priesen sie. Sie hat so schöne Haare, findest du nicht auch? Sie ist viel hübscher als die Prinzessin. Schließlich erfuhr die Königin davon und schickte nach Isabel. Eure Hoheit, habt ihr nach mir geschickt? Die Königin bemerkte, wie schön Isabels Haare frisiert waren. Ich mag es, wie ordentlich du deine Haare frisierst. Von nun an musst du nicht mehr in der Küche arbeiten. Du wirst mich jeden Tag kämmen und meine Haare frisieren. Isabel war noch nie so glücklich gewesen. Es war die Gelegenheit, die sie suchte. Es wird mir ein Vergnügen sein, Eure Hoheit. Das Haar der Königin war sehr dick und lang und strahlte wie die Sonne. Isabel kämmte es und kämmte es, bis es heller denn je war. Tage und Wochen vergingen und die Königin gefiel Isabels Gegenwart. Eines Tages sammelte Isabel all den Mut, den sie hatte, und fragte die Königin. Eure Hoheit, darf ich euch um einen Gefallen bitten? Natürlich darfst du das, Isabel. Kann ich eine der dicken, langen Locken abschneiden? Das ist alles, Isabel? Ja, das darfst du. Isabel verbrachte Tage und Nächte damit, den Umhang aus den Haaren der Königin zu stricken. Als sie endlich fertig war, ging sie mit dem Umhang zu Eugen. Er ist fertig. Jetzt sag mir, wo ich diesen Riesen finden kann. Ich bin gespannt, wie ein Riese aussieht. Du bist ein neugieriger Mensch, Isabel. Aber achte darauf, dass du ihn aus großer Entfernung rufst, sonst würde er auf dich zukommen und versuchen, dir zu schaden. Keine Sorge, Eugen. Als sie den geheimen Ort des Riesen im Wald erreichte, rief Isabel dem Riesen zu. Herr Riese? Hallo? Wer wagt es, seinen Fuß in mein Heim zu setzen? Oh, König der Riesen, ich habe ein Geschenk für dich. Einen gestrickten Umhang aus den Haaren einer Königin. Der Riese kam sofort aus seiner Höhle und nahm Isabel den Umhang ab. Das gefällt mir. Ich danke dir. Ich nehme an, du willst etwas im Gegenzug? Ja, Herr Riese, bitte befreien Sie Eugen von Ihrem Zauber. Wer um alles in der Welt ist Eugen? Der Löwe kam hinter einem Baum hervor. Das bin ich. Oh, derjenige, der gegen mich kämpfen wollte. Es tut mir leid. Ich war müde. Ich wollte dich nicht in einen, du weißt schon, einen Löwen verwandeln. Ist das dein Ernst? Du hast mich in einen Löwen verwandelt, weil du schlechte Laune hattest? Das könnte richtig sein, ja. Ich kann's nicht fassen. Okay, Leute, lasst uns nicht in der Vergangenheit verweilen. Herr Riese, könnten Sie bitte den Zauber brechen? Ja, das kann ich. Eigentlich kann er das auch. Sag einfach, ich will kein Löwe mehr sein für den Rest meines Lebens. Oh nein, wirklich? Mehr muss ich nicht tun? Ich sagte doch, ich war schlecht gelaunt. Eugen, sag es einfach. Ich will kein Löwe mehr sein für den Rest meines Lebens. Sobald er es sagte, verwandelte er sich sofort in seine menschliche Gestalt. Na, geht doch. Ganz einfach so. Jawohl. Einfach so. Okay. Ich muss weiter schlafen. Tschüss. Tschüss, Herr Riese. Als der Riese zurück zu seiner Höhle ging, wandte sich Isabel Eugen zu und umarmte ihn. Meine liebe Isabel, was du für mich getan hast, hat mein Herz berührt. Niemand anderes würde so weit gehen, um mich vom Zauber zu befreien. Im Gegenzug möchte ich um deine Hand anhalten. Ah, aber Eugen, ich bin eine Bürgerliche und du bist ein Prinz. Es spielt keine Rolle. Ich bin in dich verliebt. Ich bringe dich nach Hause zu meiner Mutter. Eugen brachte Isabel in den Palast der Königin, von der sie die Haarlocke erhalten hatte. Sie war erstaunt und sagte ihm, dass es derselbe Palast sei, in dem sie die Haarlocke bekommen hatte. Es waren also die Haare meiner Mutter, aus denen der Umhang gemacht war. Das ist wunderbar. Komm, dies müssen wir Ihnen jetzt alles erzählen. Der König und die Königin waren überglücklich, ihren verloren geglaubten Sohn wiederzusehen. Der Prinz stellte ihnen Isabel vor und erzählte ihnen alles. Er äußerte auch den Wunsch, sie zu heiraten. Oh, ich wäre nur zu froh, sie als meine Schwiegertochter zu haben. Sie ist ein wunderbares Mädchen. Die Königin umarmte Isabel und bald fand eine große Hochzeit statt. Eugen und Isabel heirateten und führten ein großartiges Leben. Sie half Eugen dabei, das Königreich zu regieren, denn ihre Neugierde half ihm immer, auf Probleme im Königreich aufmerksam zu werden und den Menschen zu helfen. Daher wird zu Recht gesagt, ein Freund in Not ist ein Freund in der Tat.